spielen, das kommt nicht in Frage. Wenn ich's wollte, könnte es alle Tage, doch ich will noch frei sein, darum denk ich nicht daran. Ich will mich noch nicht finden, aus so manchen Gründen, denn es kann sich mal der Rechte finden, und wenn ich nicht frei bin, bitte sehr, was mach ich dann? Ich find es reizend, allein man kann so nett zu jedem sein. Verlangt auf das Herz oft mehr noch, nicht doch, nicht doch, es muss ja nicht sein. Ich will mich nicht verlieben, das kommt nicht in Frage. Früh genug noch komm ich in die Lage, da wird alles aus sein, da fall ich auf einen rein. Nicke Liebe, das ist solche Sache, wie man's macht, macht man es verkehrt. Es ist richtig so, wie ich es mache, wenn man nicht sein Herz beschwert. Spricht mir einer von Liebe heut, sag ich danke, das hat noch Zeit. Denn mit dem Herzen, das ist solche Sache, das ist keine Kleinigkeit. Ich will mich nicht verlieben, das kommt nicht in Frage. Wenn ich's wollte, könnte ich's alle Tage, doch ich will noch frei sein, darum denk ich nicht daran, oh nein, oh nein. Ich will mich noch nicht binden, aus so manchen Gründen, denn es kann sich mal der Rechte finden, und wenn ich nicht frei bin, bitte sehr, was mach ich dann, nanu? Ich find es reizend allein, man kann so nett zu jedem sein. Verlangt auch das Herz oft mehr noch, nicht doch, nicht doch, es muss ja nicht sein. Ich will mich nicht verlieben, das kommt nicht in Frage. Früh genug noch komm ich in die Lage, da wird alles aus sein, da fall ich auf einen rein. Ich will mich nicht verlieben, das kommt nicht in Frage.